Erster Jesus ging weg und kam in seine Stadt. Seine Freunde, die Jünger, gingen mit ihm. Zweiter am Sabbat ging Jesus in die Kirche und lehrte. Viele Leute hörten zu und waren überrascht. Sie fragten, woher weiß er das alles? Er kann sogar Wunder tun. Dritter, die Leute sagten, ist das nicht der Zimmermann? Er ist der Sohn von Maria und der Bruder von Jakobus, Joses, Judas und Simon. Seine Schwestern leben auch hier bei uns. Die Leute waren nicht freundlich zu Jesus. Vierter, Jesus sagte, ein Prophet wird überall geehrt, aber nicht in seiner eigenen Stadt, bei seiner Familie und in seinem Haus. Fünfter, Jesus konnte dort keine großen Wunder tun. Er heilte nur ein paar kranke Leute, indem er ihnen die Hände auflegte. Sechster, Jesus war traurig, weil die Leute nicht an ihn glaubten. Er ging in andere Dörfer und lehrte dort. Siebter, Jesus rief seine 12 Jünger zu sich. Er schickte sie weg, immer zwei zusammen. Er gab ihnen die Macht, böse Geister zu vertreiben. Achter, Jesus sagte, nehmt nur einen Stock mit auf den Weg. Kein Brot, keine Tasche und kein Geld. Neunter, tragt Schuhe, aber nehmt kein zweites Hemd mit. Zehnter, Jesus sagte, wenn ihr in ein Haus kommt, bleibt dort, bis ihr weitergeht. Elfter, wenn euch jemand nicht aufnimmt und nicht zuhört, geht weg. Schüttelt den Staub von euren Füßen. Das zeigt, dass sie Unrecht haben. Zwölfter, die Jünger gingen weg und sagten den Leuten, dass sie ihre Sünden bereuen sollen. Dreizehnter, sie trieben viele böse Geister aus und heilten viele kranke Leute mit Öl. Vierzehnter, König Herodes hörte von Jesus. Die Leute sagten, Johannes der Täufer ist von den Toten auferstanden. Deshalb kann er Wunder tun. Fünfzehnter, andere sagten, er ist Elia. Wieder andere sagten, er ist ein Prophet, wie die Propheten früher. Sechzehnter, als Herodes das hörte, sagte er, Johannes ist auferstanden. Ich habe ihn doch getötet. Siebzehnter, Herodes hatte Johannes gefangen nehmen und ins Gefängnis werfen lassen. Das war wegen Herodias, der Frau seines Bruders Philippus. Herodes hatte sie geheiratet. Achtzehnter, Johannes hatte zu Herodes gesagt, es ist nicht richtig, die Frau deines Bruders zu heiraten. Neunzehnter, Herodias war böse auf Johannes und wollte ihn töten. Aber sie konnte es nicht. Zwanzigster, Herodes hatte Angst vor Johannes, weil er wusste, dass er ein guter Mann war. Er beschützte ihn. Wenn er Johannes zuhörte, dachte er viel nach, aber er hörte ihm trotzdem gerne zu. 21. An seinem Geburtstag gab Herodes ein großes Fest für die wichtigen Leute aus Galiläa. 22. Die Tochter der Herodias kam herein und tanzte. Das gefiel Herodes und seinen Gästen sehr gut. Der König sagte zu dem Mädchen, wünsch dir etwas von mir, ich gebe es dir. 23. Er schwor ihr, was du auch willst, ich gebe es dir. Sogar die Hälfte meines Königreiches. 24. Das Mädchen ging zu ihrer Mutter und fragte, was soll ich mir wünschen? Ihre Mutter sagte, den Kopf von Johannes dem Täufer. 25. Das Mädchen ging schnell zum König und sagte, ich will, dass du mir sofort den Kopf von Johannes dem Täufer auf einer Schüssel bringst. 26. Der König war sehr traurig. Aber er hatte es geschworen und wollte seine Gäste nicht enttäuschen. 27. Der König schickte sofort einen Soldaten. Er sollte den Kopf von Johannes bringen. Der Soldat ging ins Gefängnis und köpfte Johannes. 28. Er brachte den Kopf auf einer Schüssel und gab ihn dem Mädchen. Das Mädchen gab ihn ihrer Mutter. 29. Die Freunde von Johannes hörten davon. Sie kamen, holten seinen Körper und legten ihn in ein Grab. 30. Die Apostel kamen zurück zu Jesus und erzählten ihm alles, was sie getan und gelehrt hatten. 31. Jesus sagte, kommt mit an einen ruhigen Ort, wo wir alleine sind. Ruht euch ein wenig aus. Denn es waren so viele Leute da, dass sie nicht einmal Zeit zum Essen hatten. 32. Sie fuhren mit dem Boot an einen einsamen Ort. 33. Viele Leute sahen sie wegfahren und liefen zu Fuß aus allen Städten dorthin. sie kamen vor ihnen an. 34. Als Jesus aus dem Boot stieg, sah er viele Menschen. Er hatte Mitleid mit ihnen, denn sie waren wie Schafe ohne Hirten. Er begann, sie viel zu lehren. 35. Es wurde schon spät. Die Jünger kamen zu Jesus und sagten: Es ist schon spät und hier ist kein Essen. 36. Schick die Leute weg, damit sie in die Dörfer gehen und sich etwas zu essen kaufen können. 37. Jesus sagte: Gebt ihr ihnen zu essen. Die Jünger sagten: Sollen wir so viel Geld ausgeben und Brot kaufen? 38. Jesus fragte: Wie viele Brote habt ihr? Geht nachsehen. Sie sagten: 5 Brote und 2 Fische. 39. Jesus sagte: Sie sollen sich alle auf das grüne Gras setzen. 40. Die Leute setzten sich in Gruppen hin. 41. Jesus nahm die 5 Brote und die 2 Fische. Er schaute zum Himmel, dankte Gott und teilte die Brote. Er gab sie den Jüngern, damit sie sie an die Leute verteilen. Auch die 2 Fische teilte er unter alle. 42. Alle aßen und wurden satt. 43. Sie sammelten die Reste ein. Es waren 12 Körbe voll Brot und Fisch. 44. Es waren 5000 Männer, die gegessen hatten. 45. Jesus sagte zu seinen Jüngern: Geht mit dem Boot nach Bethsaida. Ich bleibe hier, bis ich die Leute verabschiedet habe. 46. Jesus verabschiedete die Leute und ging auf einen Berg, um zu beten. 47. Am Abend war das Boot mitten auf dem See. Jesus war alleine an Land. 48. Jesus sah, dass die Jünger Mühe hatten, denn der Wind war stark. Am frühen Morgen kam er zu ihnen. Er ging auf dem Wasser. 49. Die Jünger sahen ihn auf dem Wasser gehen und dachten, er sei ein Geist. Sie schrien. 50. Alle sahen ihn und hatten Angst. Aber Jesus sprach mit ihnen und sagte: Habt keine Angst, ich bin es. 51. Jesus stieg in das Boot und der Wind hörte auf. Die Jünger waren sehr erstaunt. 52. Sie hatten das Wunder mit dem Brot nicht verstanden. Sie waren noch nicht bereit zu glauben. 53. Sie fuhren ans Ufer nach Genesaret und legten an. 54. Als sie aus dem Boot stiegen, erkannten die Leute Jesus sofort. 55. Sie liefen in der ganzen Gegend herum und brachten die kranken Leute auf Matten zu Jesus. 56. Jesus ging in Dörfer, Städte und Höfe. Die Leute brachten die Kranken auf die Marktplätze und baten Jesus, sie zu heilen. Sie wollten nur sein Gewand berühren. Und alle, die es berührten, wurden gesund.